bestimmt, oh, das ist ja mal schön, dass hier von mir so krasse, klasse Kerle stehen. Und da fragst du dich, was machen die denn hier? Warum stehen die beiden schmucken Jungs am Wegspalier? Wir sind die Einlasswachen, die ganz ausgelassen hier die Ansagen machen und dich abblitzen lassen, denn ganz im Gegensatz zu dir haben wir den Hut auf. Du kommst hier nicht rein, du kannst nicht vorbei. Zisch ab, mach ne Fliege, bevor wir schlechte Laune kriegen. Du kommst hier nicht rein. Und glaubst du, du bist wichtig, ja, dann liegst du richtig. Glaubst du, wir sind wichtiger, dann liegst du richtiger. Du kommst hier nicht rein. Ja, das steht dir auf der Stirn. Knick das lieber mal, denn wir haben dich auf dem Schirm. Wenn du ein Stinkbäuchchen hier auf der Nase tanzt, hören wir gleich deutlich, dass du dich verduften kannst. Also gib die Sporn, mach mal keinen Acker, du hast schon verloren. Komm, mach dich vom Acker, denn ganz im Gegensatz zu dir haben wir den Hut auf. Du kommst hier nicht rein. Nicht vorbei. Zisch ab, mach ne Fliege, bevor wir schlechte Laune kriegen. Du kommst hier nicht rein. Und glaubst du, du bist wichtig, ja, dann liegst du richtig. Glaubst du, wir sind wichtiger, dann liegst du richtiger. Du kommst hier nicht rein. Endlich mal gecheckt, mach ne Biege, du kommst hier nicht rein. Nein. Du kommst hier nicht rein. Du kannst nicht vorbei. Zisch ab, mach ne Fliege, bevor wir schlechte Laune kriegen. Und glaubst du, du bist wichtig, ja, dann liegst du richtig. Glaubst du, wir sind wichtiger, dann liegst du richtiger. Du kommst hier nicht rein.